Ich bin mein Garten, gewachsen bin ich wild, hab einen Zaun um mich gezogen, allerlei kultiviert. Schön sollte alles aussehen, fruchtbringend sein, und gerupft, gerupft habe ich, Kraut gerupft, ausgerupft und mit Lust die Erde von den schmutzigen Fingern geschüttelt. O Lust des Rodens, geschwitzt habe ich und die Nacktschnecken gefürchtet, alles für die Ernte, die habe ich verschenkt. Was soll's, habe ich dann zu den Kletten gesagt und sie wachsen lassen. Hab Kraut willkommen geheißen und sein wildes Blühen, die Äpfel den Igeln auf die Stacheln gespießt, zwischen den wimmelnden Flöhen den Ameisen gewunken, die Brennnesseln kultiviert für das Gaukeln eines Falters. Blüht auch ihr, ihr Brombeeren, die Heckenrosen, zückt eure Stacheln, wuchert und schützt den Zaun. Er bewahrt die Ernte für das Chaos in mir.